Text 21. Antikapitalismus von links und von rechts. Einige Überlegungen zum Antisemitismus. Ende Mai 2003 hielten Heribert Schiedl vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, DÖF, und Thomas Schmiedinger, beide Redakteure von Kontext 21, in Linz einen Vortrag über den Zusammenhang zwischen verkürzter Kapitalismuskritik und Antisemitismus von rechts und von links. Antisemitismus von links stellt eines der meistdiskutierten Themen und eine der deutlich sichtbarsten Bruchlinien innerhalb der Linken dar. Die grundsätzlichen Überlegungen der Vortragenden sind leider insbesondere nach dem European Social Forum im Herbst 2003, als die antisemitischen Strömungen innerhalb der sogenannten Antiglobalisierungsbewegung bereits der bürgerlichen Presse von Standard bis Profil auffielen, von anhaltender Aktualität. Weitere Informationen und Texte zu diesem Thema sind unter anderem auf der Website der ökologischen Linken Ökoli zu finden, die diese Sendung gestaltet. www.oekoli.cjb.net. Zur Thematik der Sendung können wir weiters die Website www.gegennazis.at.tf empfehlen. Es folgt nun Thomas Schmiedinger mit seinem Beitrag und nach ihm Heribert Schiedl. Dass auch die Linke nicht vor mehr oder weniger offenem Antisemitismus in Bezug auf Israel oder vermeintlichen oder wirklichen Zionistinnen und Zionisten gefeit ist, müsste mittlerweile allgemein bekannt sein. Hier soll es jedoch nicht um diesen offenen Antisemitismus der Linken gehen, sondern um strukturelle Ähnlichkeiten verkürzter Kapitalismuskritik mit dem modernen Antisemitismus, die insbesondere in der Globalisierungsdebatte der letzten Jahre immer häufiger zu finden sind. Bereits im Hochmittelalter, also noch vor der Entwicklung moderner kapitalistischer Produktionsverhältnisse, wurden Jüdinnen und Juden immer wieder mit Geldgeschäften, mit dem Abstrakten im Gegensatz zur konkreten, produktiven Arbeit in Verbindung gebracht. So hat etwa auch der geistige Führer des Zweiten Kreuzzuges, der nicht nur ein Kreuzzug gegen die muslimische Herrschaft im Nahen Osten, sondern insbesondere ein Kreuzzug gegen die europäischen Jüdinnen und Juden war, Bernard von Clairvaux, das Predigen, also in seinen Predigten hat er das Geldverleihen gegen Zinsen mit dem Wort Judaisieren beschrieben. Der traditionelle Antisemitismus des Mittelalters war damit nicht nur religiös, sondern auch bereits in Ansätzen ökonomisch bedingt. Juden wurden mit Geldgeschäften gleichgesetzt. So richtete sich etwa auch die Wut der Bäuerinnen und Bauern im Großen Bauernkrieg 1525 nicht nur gegen Grafen, Grundbesitzer oder Klöster, sondern auch gegen jüdische Bewohner der Aufstandsgebiete. Entscheidend für die Entstehung des modernen Antisemitismus als Weiterentwicklung dieses überwiegend doch religiös basierten Antisemitismus des Mittelalters war jedoch neben der Erfindung des Rassismus, der Juden nicht mehr als Religionsgemeinschaft, sondern als Rasse und Gegenrasse definierte, die Entwicklung des Kapitalismus seit der Neuzeit. Im Gegensatz zum Feudalismus bildet der Kapitalismus eben kein unmittelbares Herrschaftssystem und Herrschaftsverhältnis, sondern er wird gerade durch die Tatsache definiert, dass es sich dabei um ein warenvermitteltes Herrschaftssystem handelt. Auf den ersten Blick ergibt sich daraus ein Widerspruch. Einerseits existiert das Prinzip Herrschaft weiterhin, soziale und politische Gegensätze sind auch unter kapitalistischen Verhältnissen teilweise sogar noch verschärft vorhanden. Andererseits sind diese Herrschenden so wie im Feudalismus nicht mehr klar auszumachen. An die Stelle eines personalen Herrschaftsverhältnisses zwischen Herr und Knecht tritt eine scheinbare bürgerliche Gleichheit, die jedoch keine materielle Gleichheit mit einschließt sondern Hierarchien und Ungleichheiten weiterhin bestehen lässt. Dieser Gegensatz legt die Grundlage für ein notwendig falsches Bewusstsein, das immer dann zum Tragen kommt, wenn nicht erkannt wird, dass es sich beim Kapitalismus eben nicht um ein personales, sondern um ein warenvermitteltes Herrschaftssystem handelt. Stattdessen schließt dieses falsche Bewusstsein aus dem Nicht-Auffinden von Herrschenden bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Herrschaft, dass sich die Herrschenden dann nur umso besser verstecken müssen, ihre Herrschaft also eine Art Geheimbund, eine dunkle Macht im Hintergrund verborgen ist. Damit ist schon ein Grundstein für den Gedanken einer Weltverschwörung gelegt. Die offensichtlichen Widersprüche des Kapitalismus werden dann im Gegensatz zu einer analytischen Kritik, wie sie etwa Karl Marx formuliert hat, nicht auf ein System, sondern auf eine böse Macht, die dieses System beherrschen soll, zurückgeführt. Dabei ist die Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden nicht bloß auf das mittelalterliche Stereotyp von Juden als Trägern von Geld reduziert, vielmehr, so analysiert es Moishe Boston in seinem Aufsatz Nationalsozialismus und Antisemitismus, den ich übrigens sehr zur Lektüre empfehlen möchte, werden sie, also die Juden, für ökonomische Krisen verantwortlich gemacht und mit gesellschaftlichen Umstrukturierungen und Umbrüchen identifiziert, die mit der raschen Industrialisierung einhergehen. Explosive Verstädterung, der Untergang von traditionellen sozialen Klassen und Schichten, das Aufkommen eines großen, in zunehmendem Maße sich organisierenden industriellen Proletariats und so weiter. Mit anderen Worten, die abstrakte Herrschaft des Kapitals, wie sie besonders mit der raschen Industrialisierung einhergeht, verstrickte die Menschen in das Netz dynamischer Kräfte, die, weil sie nicht durchschaut werden konnten, in Gestalt des internationalen Judentums wahrgenommen wurden. Zitat Ende. Unter diesem Problem litten vor allem jene Sozialistinnen und Sozialisten, die als Frühsozialisten bekannt, noch nicht über das analytische Instrumentarium der marxischen Wert- und Kapitalismuskritik verfügten und mit ihrer Kritik am frühen Kapitalismus damit notwendigerweise in die Irre gehen mussten. Nicht überall führt dieser Irrweg allerdings zu einem offenen Antisemitismus, wie etwa beim anarchistischen, unter zwei Anführungszeichen bitte gesetzt, Frauenhasser Pierre-Joseph Proudhon. Proudhons Antisemitismus betreibt eine Unterscheidung der Zirkulationssphäre von der Produktionssphäre. Die Unbillen des Kapitalismus macht Proudhon im Gegensatz zu Marx nicht bereits an der Produktionssphäre fest, also dort, wo produziert wird, sondern er lässt diese lediglich als Verteilungsproblem gelten, das sich aus einer spekulativen Bereicherung Einzelner ergibt. Damit bleibt seine Kapitalismuskritik in dieser Sphäre der Zirkulation stehen und Jüdinnen und Juden werden in dieser Tradition der frühen Arbeiterbewegung immer wieder mehr oder weniger offen mit dieser kritisierten Zirkulation, also der Verteilung und den Geldgeschäften in Verbindung gebracht. Selbst hat ja nicht von Anfang an über dieses, wie der Schmiedi gesagt hat, analytische Rüstzeug verfügt, nämlich den Kapitalismus vollständig zu durchschauen. Also ein deutlicher Ausdruck dieser Unfähigkeit ist auch seine Schrift, weniger über die Schrift, sondern über die Wirkung dieser Schrift, nämlich zur Judenfrage von 1843, also zu einem Zeitpunkt, wo Marx mit der Kritik der politischen Ökonomie ja vielleicht schon begonnen hat, aber zumindest es ihm noch nicht möglich war, den Kapitalismus als Ganzes zu begreifen. Und insofern ist diese Schrift zur Judenfrage ja typisch für einen bestimmten Bewusstseinsstand, vor allen Dingen den Bewusstseinsstand eben der frühen Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung. Dieser frühe Bewusstseinsstand, also diese Unfähigkeit, dieses Kapitalverhältnis zu durchschauen, führt ihm dann zu diesen Vorstellungen, eben wie schon erwähnt, der der Zirkulationssphäre als Machwerk der Juden und Jüdinnen, eben zum Antisemitismus. Insofern kann man hier natürlich von einem linken Antisemitismus sprechen. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Linke bis Marx war antisemitisch als Ganzes. Wie gesagt, weil auch der Kapitalismus selbst noch nicht entwickelt war und auch die Arbeiterinnenklasse als Ganzes auch nicht dort angekommen ist, also wo sie hinkommen sollte, nämlich zum Bewusstsein von ihrer selbst als Klasse und von ihrem Status in der kapitalistischen Gesellschaft. Und wie gesagt, Marx selbst ging auch durch diesen Bewusstseinsstand durch und vermochte damals, als er diese Schrift zur Judenfrage 1843 verfasst hat, nicht hinter diesen Schein der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich hinter die Zirkulation zu schauen. Weil wenn du auf den Kapitalismus schaust, sozusagen siehst du ja eigentlich nur die Zirkulation. Die Produktion verschwindet ja mehr oder weniger dahinter. Sondern also erst jede Ebene, wo der Wert dann in gewisser Weise realisiert wird, das wird dann eben gleichgesetzt mit dem Ganzen. Und nicht, wie Marx dann später gesagt hat, Kapitalismus ist die Einheit von Produktion und Zirkulation. Also das kam dann erst später, dann ist der Kapitalismus begriffen. Stattdessen, also statt das zu durchschauen, setzte auch Marx die Zirkulation mit dem Judentum gleich in seiner Schrift zur Judenfrage. Die antimarxistische Linke, also nicht nur die nicht-marxistische, sondern die antimarxistische Linke in Tradition eben eines Proudhon oder eines Bakunin, auch zu erwähnen hier, also es war nicht nur der anarchistische Flügel, sondern auch innerhalb der Sozialdemokratie ist diese antimarxistische Position vor allem mit einem Namen verbunden, nämlich mit Lassalle, also ein Konkurrent, unmittelbarer Konkurrent auch von Marx, was jetzt den Einfluss auf die frühe Arbeiterinnenbewegung auch angeht. Diese antimarxistische Linke hat diesen frühen Bewusstseinsstand der Arbeiterinnenbewegung konserviert und hat ihn noch dazu verbunden mit gerade aufkommenden rassistischen, eugenischen Konstruktionen. Die Beispiele Bakunin und Lassalle weisen darüber hinaus den Antiliberalismus, also das meint vor allen Dingen das Ressentiment gegen die liberale Bourgeoisie, als Einfallstor des Antisemitismus aus. Es gibt dann in der Literatur eben die, schon seit Jahrzehnten eben oder länger die Diskussion, ob jetzt der Marx-Text selbst antisemitisch ist zur Judenfrage, beziehungsweise ob Marx selbst der Antisemit war. Das interessiert mich eigentlich weniger. Ich würde diese Frage auch so umschiffen und einfach sagen, Marx war wie viele Kinder seiner Zeit in den antisemitischen Diskurs verstrickt. Aber um Marx als Antisemiten zu bezeichnen, da fehlt noch einiges, nämlich für mich, und das ist für mich bedeutend, um überhaupt von Antisemitismus zu sprechen, das ist nämlich die böse Absicht, also diese feindliche Absicht gegenüber Juden und Jüdinnen. Also das ist ganz gut auch in der Diskussion, wenn man differenziert, nämlich sozusagen Antisemitismus oder Antisemiten und Antisemitinnen zu unterscheiden von Menschen, die mehr oder weniger bewusst in antisemitische Diskurse verstrickt sind. Und ich würde sagen, bei Marx trifft Letzteres zu. Aber was mich viel mehr interessiert, ist die Frage, inwieweit in diesem Text zur Judenfrage das Verhältnis der dann später marxistischen Linken zum Antisemitismus bereits angelegt ist. Es gibt Autoren, die meinen, dass der Text zur Judenfrage überhaupt keine Auswirkung gehabt hat. Ich würde das Gegenteil behaupten. Der Marx-Text zur Judenfrage hat die verzerrte Wahrnehmung von Juden und Jüdinnen ausschließlich als Agenten der Zirkulation oder als Bourgeois befördert. Diese verzerrte Wahrnehmung führte nicht nur zu drastischen Fehleinschätzungen des Antisemitismus, nämlich des Antisemitismus als weiterentwickelbarer und anknüpfungswürdiger Antikapitalismus, weil er richtet sich ja gegen die jüdischen Kapitalisten, also ist er schon mal gut, aber noch besser wäre es halt, wenn er sich gegen alle Kapitalisten richtet. Aber es ist, wie es immer geheißen hat, schon mal ein Anfang. Also das heißt, es ist was Weiterentwickelbares. Otto Bauer hat zum Beispiel 1910 gemeint, also relativ spät, also in Österreich hat es bekanntlich sehr lange gedauert, bis sich Marx durchgesetzt hat. Der Viktor Adler, der Begründer der österreichischen Sozialdemokratie, hat einmal behauptet, er hat Marx nicht gelesen, also hat versucht, das Kapital zu lesen, aber es dann weggelegt, weil es nicht verstanden hat. Also das ist eine typische, also es bezeichnet die österreichische Sozialdemokratie. Otto Bauer meinte 1910, Zitat, der Antisemitismus war in den, also er meint in den hochentwickelten kapitalistischen Staaten, nichts anderes als der erste naive Ausdruck des Antikapitalismus. Also das stimmt, das habe ich vorher auch gemeint. Also bis Marx war sozusagen der Antikapitalismus in diesem frühen Bewusstseinsstand, der eben auch so von der Aktion her die Maschinenstürmerei entspricht, also dieser Sturm, also auf die Fabriken, ja, gewisserweise antikapitalistisch. Da hat er recht, nur die Frage ist jetzt, wie man das bewertet. Bauer weiter, die Sozialdemokratie hatte hier nicht die Aufgabe, das jüdische Kapital gegen seine Gegner zu beschützen, sondern nur die, die Massen zu lehren, dass das jüdische Kapital bekämpft werden muss. Nicht, weil es jüdisch ist, sondern weil es Kapital ist. Zitat Ende. Also das war die Position, die Mehrheitsposition der österreichischen Sozialdemokratie. Also Kommunistin hat es damals noch nicht gegeben, also es war bekanntlich erst später. Also kann man sagen, der marxistischen Arbeiterinnenbewegung um 1910. Also der Antisemitismus, den braucht man nicht bekämpfen, weil das ist ein Durchgangsstadium zur Erkenntnis. Zum anderen hat der Marx-Text zur Judenfrage die aus dem aufklärerischen Fundus übernommene Position der Geringschätzung bis hin zur Verachtung jüdischer Traditionen verbunden mit der erhofften und auch erwarteten und verlangten positiven Auflösung des Judentums Eingang in die sozialistische Theorie und Praxis gefunden über diesen Text. Aber während, und das ist ein zentraler Unterschied, während bei Marx die Assimilation der Juden und Jüdinnen, also die Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft, immer nur als Folge und nie, und das war eben sozusagen auch der Hintergrund dieses Textes zur Judenfrage, weil es war ein Streit mit dem Bauer, also Bruno, nicht Otto Bauer, sondern Bruno, also ein anarchistischer Konkurrent von Marx, der ihm verlangt hat, die Juden müssen sich vorher assimilieren, also müssen aufhören, Juden zu sein, und dann kriegen sie bürgerliche Rechte. Also werden sie emanzipiert. Und Marx hat gesagt, das ist genau umgekehrt. Und das ist nämlich schon ein wichtiger Unterschied, aber dennoch hat auch Marx sozusagen diese Auflösung, die Assimilation erhofft und verlangt, aber wie gesagt nicht als Bedingung des Emanzipationsprozesses, sondern nun bei ihm als Ergebnis. Aber in Österreich ist es ganz anders angekommen, wieder beim Otto Bauer, der hat 1907 ausgehend von der Einschätzung, dass die Abneigung, wie er gesagt hat, des christlichen Arbeiters gegenüber dem jüdischen Arbeitskollegen, dem naiven Instinkt gegen die fremde Art des nicht assimilierten Juden entspringt. Das heißt, das einzige Mittel gegen einen Antisemitismus ist, dass sie seine zukünftigen oder schon jetzigen Opfer assimilieren, also quasi verschwinden. Also und dann gibt es auch keinen Antisemitismus mehr. Aber am allerfatalsten hat sich die Annahme ausgewirkt, dass der Antisemitismus, ich wiederhole mich eben, eine sozialistische Vor- oder Frühform ist. Da gibt es eben dieses berühmte Zitat von August Bebel, 1893. Er hat damals gemeint, ich zitiere, die Sozialdemokratie bekämpft den Antisemitismus als eine gegen die natürliche Entwicklung der Gesellschaft gerichtete Bewegung, die jedoch trotz ihres reaktionären Charakters und wider ihren Willen schließlich revolutionär wirkt. Weil die von dem Antisemitismus gegen die jüdischen Kapitalisten aufgehetzten kleinbürgerlichen und kleinbäuerlichen Schichten zu der Erkenntnis kommen müssen, dass nicht bloß der jüdische Kapitalist, sondern die Kapitalistenklasse überhaupt ihr Feind ist. Also wieder, da haben wir wieder diese Hoffnung, dass der Antisemitismus ein Durchgangsstadium ist zur Erkenntnis, zur richtigen Position. Und auch wieder ein Zitat aus der deutschen Sozialdemokratie. Der Wilhelm Liebknecht, also nicht der Karl, der Wilhelm, der war vorher, sagte auch an diesem Parteitag, ja, die Herren Antisemiten ackern und säen und wir Sozialdemokraten werden ernten. Ihre Erfolge sind uns also keineswegs unwillkommen. Also er meint wirklich die Erfolge der Antisemiten. 1893, also zu einer Zeit, wo die antisemitische Bewegung in Deutschland und Österreich doch schon, ja, zu einer imposanten Größe angewachsen ist. Der Begründer der österreichischen Sozialdemokratie, Viktor Adler, hat 1887 schon einen ganz zentralen Aufsatz mit dem Titel Der Antisemitismus verfasst und dort hat er im Anschluss an die Judenfrage von Marx behauptet, die Juden haben nicht den Kapitalismus gemacht, im Gegenteil, der Kapitalismus hat die Juden gemacht. Das Einzige mögen sie geleistet haben, dass sie durch ihre spezielle Befähigung die Entwicklung beschleunigt, vielleicht in ihren Erscheinungen verschärft und verhässlicht haben. Also damals schon wieder eben typische Stereotypenbildung, also besondere Befähigung und so weiter, also Juden und Geld und Handel. Es geht dann weiter, also da heischt er dann sogar, gewisserweise sogar Verständnis für den Antisemitismus, weil sich dieser ja nur gegen einen kleinen, wie er gesagt hat, Adler, einen kleinen Bruchteil der Juden, die sich die Herrschaft teilen, mit einem kleinen Bruchteil der Völker, in deren Mitte sie wohnen, richtet. Also der Antisemitismus ist gar nicht so schlimm, weil er eben wieder nur gegen die jüdische Kapitalistenklasse sich richtet. Erdine, und das ist auch eine Figur, die immer wieder kommt bis heute, der Antisemitismus wird von vielen Linken nur begriffen als Instrument in den Händen der Herrschenden, die damit die Beherrschten obhalten vom richtigen Weg, sozusagen den Protest, den Zorn umlenken. Also das kennt man auch von der Rassismustheorie. Da war einmal so, sozusagen die Ausländer, Ausländerinnen unter Anführungszeichen, quasi sind die falsche Adresse, haut den Bonzen in die Fresse. Also das war dann immer die Parole. Dahinter steht eben der Glaube, dass der Rassismus und Antisemitismus immer von oben ausgeht und nie von unten. Mit dem Ergebnis, das ja dann bekannt war, nämlich man kann im Großen und Ganzen von sowohl in Österreich als auch in Deutschland, im Unterschied zu anderen europäischen Ländern, aber von einem Scheitern der Arbeiterinnenbewegung gegenüber der antisemitischen Bedrohung sprechen. Also in gewisser Weise würde ich das tatsächlich als eine defaitistische, als eine beiseite stehende Haltung gegenüber dem Kampf gegen den Antisemitismus deuten. Es ist natürlich immer wieder gestritten worden drum, um diese Position. Die war nicht immer die Mehrheitsposition, aber einmal in so einer Diskussion hat der Viktor Adler gesagt, also bis zum Sozialismus, also bis dahin, kann die Sozialdemokratie dem Kampf um die Beute ruhig zusehen. Also der Antisemitismus wurde als Kampf um die Beute innerhalb der Bourgeoisie begriffen. Sozusagen die arische Bourgeoisie nimmt den Antisemitismus und hetzt damit die Massen auf gegen die jüdische Bourgeoisie. Also die kämpfen sozusagen innerhalb der Kapitalistenklasse und die Sozialdemokratie kann da ruhig zusehen. Da heißt es weiter, der häusliche Streit der besitzenden Klasse interessiert sie sehr wenig. Die österreichische Sozialdemokratie hat nur die Aufgabe, auf ihrer Hut zu sein, dass sie weder von den Juden noch von den Antisemiten dazu benutzt wird, die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Also jetzt kann man sagen, okay, das war ein Text irgendwann 1887 formuliert, aber jetzt muss man sich vorstellen, die Sozialdemokratie hat in Österreich 1932, also unmittelbar vor der NS-Machteinsetzung in Deutschland, diesen Artikel in der Arbeiterzeitung als Parteiposition zur antisemitischen Bedrohung neu abgedruckt. 1932, also das ist eigentlich historisch ein Skandal. Also und das zeigt auch die Unfähigkeit der Sozialdemokratie, die drohende Gefahr zu erkennen. Wie überhaupt die Arbeiterinnenbewegung mit einer Ausnahme, das ist Leo Trotzki, diese Bedrohung nicht erkannt hat oder nicht erkennen wollte. Also man hat bis zum Schluss vertraut auf das deutsche oder dann europäische Proletariat. Handlich kam es ja anders. Diese Entwicklungen sind allerdings nicht zufällig, sondern es gibt durchaus strukturelle Ähnlichkeiten zwischen einer verkürzten Kapitalismuskritik, die eben die Totalität des Kapitalismus nicht begreift, und dem modernen Antisemitismus. Dass dieses Nichtbegreifen der kapitalistischen Totalität kein Vorrecht von irgendwelchen Obskuranten ist, sondern Mainstream der Arbeiterbewegung war, das hat der Heribert jetzt sehr gut herausgearbeitet. Ich möchte diesbezüglich keine weiteren Beispiele bringen. Was ich aber herausarbeiten möchte, ist die Struktur dieser Parallele. Nämlich, die darin besteht, dass man den Kapitalismus personifiziert, dass man Schuldige ausmacht, die eben als Herrschende innerhalb des Kapitalismus begriffen werden können, ohne dass sie es aber wirklich sind, weil eben diese Wahnvermitteltheit von Herrschaft nicht begriffen wird, die kapitalistische Totalität nicht begriffen wird. Im traditionellen Bewegungsmarxismus, leninistischer und sozialdemokratischer Tradition, wird eben nicht versucht, diese kapitalistische Totalität zu begreifen und aufzuheben, sondern es wird lediglich ein Moment innerhalb der Konstellation des Kapitalismus vertreten, der sozusagen antagonistisch der Kapitalistenklasse entgegengesetzt wird und dem zu seinem Recht verholfen werden soll. Die Kategorie Wert, die das Kapitalverhältnis konstituiert, bleibt dabei außerhalb jeder kritischen Betrachtung und erscheint lediglich in der Figur des Mehrwerts, der vom Kapitalisten oder der Kapitalistin einbehalten wird. Er bleibt also eine grundsätzlich positive Kategorie, die es sich gilt anzueignen durch die Arbeiterklasse. Daraus folgt, dass in der politischen Praxis dieser Strömungen nicht der Kapitalismus, sondern die Kapitalisten bekämpft werden. In diesem Weltbild steht einer bösen Kapitalistenklasse eine gute Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse entgegen. Und es genügt sozusagen, wenn diese Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse der Kapitalistinnen- und Kapitalistenklasse das Kapital und die Produktionsmittel entreißt. In der konkreten politischen Arbeit dieser Gruppierungen heißt das dann, dass es schlicht und einfach genügt, sie auf die Seite der Arbeiterinnen und Arbeiter zu stellen und ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Wiederum wird dabei nur die Sphäre der Zirkulation kritisiert und die Produktion, wo dieser Wert erst geschaffen wird, nicht hinterfragt. Kapitalismus wird dabei nur als Verteilungsproblem wahrgenommen, in dem sich einige bösartige Reiche den Lohn nehmen bzw. den Lohn den armen Ausgebeuteten vorenthalten. Diese Argumentationsweise findet sich nicht nur in der klassischen Linken, sondern auch in einer Reihe von modernen Konzernbekämpferinnen und Bekämpfer aller Art, wenn es etwa ausschließlich gegen McDonald's oder Nike als Einzelfeindbild geht, dagegen Kundgebungen organisiert werden, Scheiben eingeschlagen werden etc., aber niemand auf die Idee kommt, dass Schnitzelhaus, Pizza Hut oder der Würstelstand ums Eck lediglich eine weniger erfolgreichere Variante von McDonald's ist und nichts außerhalb dieser kapitalistischen Totalität stehen kann. Dass das Unrecht eben nicht Systemcharakter ist, sondern Name und Adresse hätte, der Kapitalismus also nichts als eine Verschwörung bösartiger Reicher wäre, ist ein immer noch weit verbreiteter Mythos aller Sorten von Linken sozusagen. Und davon ist es nicht mehr weit zum Schritt, die Jüdinnen und Juden für dieses Unglück verantwortlich zu machen. Sehr wichtig in diesem Zusammenhang war auch Lenins Schrift »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus«, der weit über die leninistischen, kommunistischen Parteien, K-Gruppen und irgendwelchen antiimperialistischen Gruppen hinaus eine wichtige Rolle spielt für die Wahrnehmung des modernen Kapitalismus. Lenin interpretiert dabei den historischen Übergang vom Aktienkapital als eine qualitative Veränderung des Kapitalismus, als Ablösung des freien Konkurrenz durch den Monopolkapitalismus, der durch einige wenige Finanzoligarchen kontrolliert werde und in dem das blinde Wüten des Wertgesetzes partiell aufgehoben wäre. Dies sei durch das bürgerliche Kreditwesen verursacht, welches sich die gesamte Produktion unterwerfe und sie ihren Zielen nutzbar mache. Für Lenin ist das Zinskapital nicht wie für Marx die fetischartigste Form des Kapitals, sondern ein unmittelbar personalistisch verstandenes Herrschaftsverhältnis. Analysiert damit den Kapitalismus eigentlich mit den Mitteln, mit denen man eben den Feudalismus kritisieren konnte, aber nicht den Kapitalismus. Lenin selbst benutzt dabei bei der Beschreibung dieses Vorgangs nicht wirklich diese moralisierenden Vokabeln, die dann in der leninistischen Rezeption seines Werkes auftauchen. Er legt damit aber die Grundlage dafür. Antisemitinnen und Antisemiten stellen sich eine Welt ganz ähnlich vor wie diese Rezeption der leninischen Imperialismustheorie. Sie sehen überall Bonzen und Parasiten am Werk, die das Volk ausbeuten und der Internationalisierung sozusagen preisgeben oder der Globalisierung, wie es aktuell meistens heißt. Und zwar deshalb, weil sie nur einen kurzfristigen Profit für sich selbst, für die Finanzkapitalisten interessiert sind und sozusagen das Allgemeinwohl aus dem Auge verlieren würden. Ganz ähnlich sehen das offene Nazis, die mit der Parole Gemeinwohl vor Einzelinteresse dem zustimmen, und so formuliert es etwa auch die Zeitschrift Nation und Europa, eine moderne Neonazi-Zeitung, der intellektuellere Neonazis sozusagen, dass das internationale Finanzkapital über die regierenden Systemparteien an der Zerstörung von Sozialstaat und Kultur arbeitet. Ähnliche Sätze kann man durchaus auch von manchen Linken hören. Dieses verkürzte Kapitalismusverständnis Lenins, das nun nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer bolschewistischen Realpolitik zu sehen ist, die mit dem Scheitern der Weltrevolution sozusagen notwendig wurde, dominiert aber nicht nur die leninistischen und antiimperialistischen Gruppen. Gerade in den Debatten um das MAI-Abkommen, GATS oder die Globalisierung sind ähnliche Verkürzungen mittlerweile in der Tagesordnung. Sie werden wahrscheinlich heute und morgen auch beim Austrian Social Forum in Hallein diskutiert werden. Der Nationalstaat ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der damit verbundenen ideologischen Krise der leninistischen Linken nicht nur für diese, sondern auch für diesen gesamten globalisierungskritischen NGO-Bereich von Attac bis Greenpeace wieder verteidigungswert geworden. Also Greenpeace möchte ich nur daran erinnern, die haben während des Irakkriegs ausgerechnet auf dem Brandenburger Tor ein riesiges Transparent enthüllt, auf dem gestanden ist, Old Europe says no to war, und haben sich damit positiv auf diese Aussage Ramsfeld sozusagen bezogen vom alten Europa, und dieses alte Europa ausgerechnet am Brandenburger Tor den Vereinigten Staaten entgegengesetzt. Also für diesen ganzen Bereich ist dieser Nationalstaat wieder verteidigungswert geworden, und alte Sozialdemokraten und neue Globalisierungsgegner sprechen heute von einem globalen Irrsinn, vom Raubtierkapitalismus, vom Casinokapitalismus etc. Das Ganze geht auch bis weit in den anarchistischen Bereich hinein. Ich möchte nur an die Artikel und Bücher von Noam Chomsky erinnern. Und diese im wahrsten Sinne des Wortes reaktionäre Verteidigung des Nationalstaats gegen die Globalisierung eint heute rechtsextreme Attac, Greenpeace, alte Leninisten und Teile der anarchistischen Szene. Dabei wird wieder einmal Spekulation nicht als etwas begriffen, das jeder und jede im Kapitalismus betreiben muss, weil es zur Alltäglichkeit von Warentausch gehört, sondern als etwas, das von bösen Spekulanten betrieben wird. Die wären zum Beispiel durch solche Dinge wie die Tobin-Tax einzudämmen oder durch einen starken Nationalstaat. In Wirklichkeit hat aber jede Marktkalkulation spekulativen Charakter. Bei der Spekulation an der Börse ist dies lediglich am offensichtlichsten, weil dort die Verwertung in ihrer abstraktesten Form, GG', also Geld wird zu mehr Geld, auftritt und dabei scheinbar unabhängig von Gebrauchswerten stattfindet. Mit der Unterscheidung von Finanzkapital und produktivem Kapital, von Spekulantinnen und Spekulanten einerseits und ehrlichen Produzentinnen andererseits, können jedoch Schuldige ausgemacht werden, auf die sich dann die Wut über den Kapitalismus richten kann. Antiglobalisierungsproteste wie Seattle, Prag oder Genua bleiben genau damit jedoch zumindest auf halbem Weg stecken, wenn man es nicht schlicht und einfach so sagt, dass sie in die falsche Richtung gehen. Wenn sie nämlich die einzelnen Kapitalisten oder mehr oder weniger als weltverschwörerisch gedachte Welthandelsorganisationen angreifen und dabei nicht zu einer radikalen Kritik des Kapitalismus als System finden. Es ist damit nicht wirklich verwunderlich, dass sich im Widerstand gegen WTO, GATS oder das MAI-Abkommen oder die Weltbank nicht nur linke, sondern auch rechtsextreme Globalisierungsgegnerinnen und Gegner auf derselben Seite der Barrikade finden. Ganz besonders deutlich wird das dann bei Karikaturen linker und rechter Gruppierungen, die teilweise austauschbar sind, die den Kapitalisten auch noch mit der obligaten Hakennase teilweise darstellen und die Kraken, die die Welt aussaugen, und wo man wirklich, wenn man sich solche Karikaturen nebeneinander anschaut, nicht mehr weiß, kommt es aus der Zeitung der NPD, der Deutsche Stimme, kommt es aus der Nationalzeitung oder kommt es aus irgendeiner trotzkistischen oder oder antiimperialistischen Publikation oder kommt es von Attack? Diese Weltverschwörungstheorien der Linken kommen sehr oft ohne ein Weltjudentum oder Freimaurer oder weiß ich wen alles aus. Allerdings sind die Eigenschaften, die dem Finanzkapital dann von solchen linken Gruppen zugewiesen werden, von einer verbierenden Ähnlichkeit mit den Eigenschaften, die ein Antisemit, eine Antisemitin Jüdinnen und Juden zuordnet. Ein manichäisches Weltbild mit Guten und Bösen, das diesen Bösen antisemitisch konnotierte Eigenschaften und Begriffe zuordnet, wird so auch geradezu eine Einladung, zu einem offenen Antisemitismus überzugehen. Ein solches Weltbild muss meines Erachtens nicht zwangsläufig sich an Jüdinnen und Juden entladen. Wer die anti-armenischen Positionen etwa im späten Osmanischen Reich anschaut oder die Zuschreibungen an Chinesen und Chinesinnen in Südostasien oder Inderinnen und Inder in Ostafrika, findet er teilweise sehr große Ähnlichkeiten, dass denen die Zirkulationssphäre, das Geld und so weiter zugeschrieben wird, während den anderen sozusagen dieses bodenverwurzelte, produktive Arbeiten entgegengestellt wird. Aber auch dort führen diese, wenn sie auch nicht historisch bislang zu etwas, wie der Schwa geführt haben, zu extrem gefährlichen und mörderischen Konsequenzen, wenn man die Behandlung der Armenier im späten Osmanischen Reich oder Ausschreitungen gegen Chinesinnen und Chinesen in Südostasien anschaut. Das Interessante an dieser Sache ist, dass auch dort linke oder zumindest im jeweiligen Kontext als fortschrittlich geltende Gruppierungen diese Zuschreibungen und teilweise auch bis hin zu den Pogromen maßgeblich gefördert und betrieben haben. So waren es etwa im späten Osmanischen Reich die republikanischen Jungtürken oder sind es eben in Südostasien Antiglobalisierungsproteste, Proteste gegen diverse Welthandelsorganisationen, die dann zu Ausschreitungen, Pogromen, Mord und Totschlag an diesen Personengruppen führen, die mit der Zirkulationssphäre in Verbindung gebracht werden. Wie beim Antisemitismus sind auch bei diesen, wie man es auch immer nennen will, Antisemitismen gegen andere Gruppen, die Linken nicht nur beeinflusst von einem sie umgebenden Antisemitismus, sondern sind maßgebliche Betreiberinnen desselben. Es gibt also so etwas wie einen ureigensten linken Antisemitismus, der sich eben aus dieser Abspaltung von Zirkulationssphäre und Produktionssphäre entwickelt und der Zuschreibung dieser Zirkulationssphäre auf eine Personengruppe. So Mitte der 90er Jahre, wie das erste Mal die NPD aufmarschiert ist mit so Transparenten wie Kampf dem internationalen Finanzkapital, also deutsche Neonazis, da war ein großes Raunen so bei vielen Antifas. Ich habe das immer wieder auch gemerkt bei den Vorträgen, wenn ich das erwähnt habe, gesagt, wie gibt es das, das kann nicht sein. Das ist ja nur Lug und Trug oder Täuschung oder reine soziale Demagogie. Ist es natürlich auch, war es auch historisch, also es war immer auch Demagogie, aber es hatte auch sowas wie eine gewisse Ehrlichkeit oder Authentizität, wenn die NPD das behauptet. Und es ist halt wirklich, gerade bei diesem Transparenzspruch, das war nämlich im selben Jahr, es war an den 1. Mai, hat in Wien die Initiative für eine sozialistische Politik in der SPÖ, also der linke Flügel der SPÖ, transparent über den Wiener Ringtrong mit genau demselben Spruch, also auch Kampf dem internationalen Finanzkapital. Jetzt muss man sich fragen, also was ist da los? Wie können Linke und Neonazis das wortidente Parolen auf Transparente schreiben? Was ist da los? Beziehungsweise so formuliert er jetzt in Anknüpfung an das vorhergesagte, wie wäre die richtige Parole, wenn man überhaupt schon Parolen reden will? Ich werde dann nur sagen, wie sozusagen eine Kritik am Kapital, am Kapitalismus aussehen muss oder sollte, damit Rechte da überhaupt nicht andocken können. Also warum kämpft im internationalen Finanzkapital? Das heißt, Friede dem nationalen Produktionskapital. Das ist die Rückseite dieses Transparenz. Kann es auch, eben. Aber Linke wollen ja das nicht sagen. Also müssten Linke draufschreiben, Kampf dem Kapital oder dem Kapitalismus. Aber warum tun sie es nicht? Und das ist eben also auch ein Vorwurf, der immer wieder auch schon an die historische Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung gebracht wird, nämlich eine gewisse Form des Populismus. Dass sozusagen die an und für sich richtige Kritik falsch wird, wenn man es übersetzt in den Brustton von Gewerkschaftsfunktionären. Also eben in dem Wunsch, möglichst massenwirksam, möglichst breit zu werden, kommt man auf die falsche Seite, auch wenn man es nicht will. Eben kurz noch was zum Antikapitalismus von rechts sagen, den es ja angeblich auch gar nicht geben kann, aber tatsächlich hat es ihn gegeben, sowohl historisch und es gibt ihn auch heute und ich möchte dafür plädieren, den wirklich ernst zu nehmen und auch ihn beim Wort zu nehmen. Das ist natürlich einmal der Nazis. Also bei den Nazis muss man also ganz klar sagen, also ich rede jetzt vom Nationalsozialismus vor 33 oder eigentlich vor 30, als das eigentlich schon geklärt war. Aber die NSDAP bis 1930 war durchaus eine heterogene Partei mit einem sehr deutlichen kleinbürgerlichen Überhang. Also keinen proletarischen, aber einen kleinbürgerlichen beziehungsweise auch lumpenproletarischen Überhang. Also Lumpenproletariat jetzt verstanden nicht im ökonomischen Sinn, also das besonders verarmte Proletariat, sondern in einem politischen Sinn. Also Lumpenproletariat meint das Proletariat, das nicht weiß, dass es Proletariat ist oder beziehungsweise das es abstreitet. Also das überhaupt kein Bewusstsein hat von sich als Proletariat, das in gewisser Weise zurückgeblieben unter Anführungszeichen ist. Dieser Überhang innerhalb der NSDAP drückt sich aus im Parteiprogramm, in diesen berühmten 25 Punkten von 1920. Da wurde zum Beispiel gefordert, Verstaatlichung aller bisher bereits vergesellschafteten Trusts oder Betriebe, Gewinnbeteiligung an Großbetrieben, sofortige Kommunalisierung der Großwarenhäuser und ihrer Vermietung zu billigen Preisen an kleine Gewerbetreibende, schärfste Berücksichtigung aller kleinen Gewerbetreibenden bei Lieferungen an den Staat, die Länder oder die Gemeinden, Schaffung eines Gesetzes zur unentgeltlichen Enteignung von Boden für gemeinnützige Zwecke, Abschaffung des Bodenzinses und Verhinderung jeder Bodenspekulation. Bekanntlich ist das ja alles nicht umgesetzt worden. Auch diese Frage sozusagen, die NSDAP ist jetzt sozusagen, gehört jetzt quasi der Rechten, also ist sie rechtsextrem, beziehungsweise sowas wie einen linken Flügel der NSDAP, den es tatsächlich gegeben hat, zumindest bis 1930, die haben das nämlich wörtlich gemeint. Also die wollten das tatsächlich auch umsetzen. Es ist dieser Flügel, wie er immer im Zusammenhang gebracht wird, mit dem Namen Otto und Gregor Strasser, also der sogenannte Strasser-Flügel, die 1930 die NSDAP verlassen haben und die haben auch einen Text dazu geschrieben, der heißt, die Sozialisten verlassen die NSDAP. Also die haben sich tatsächlich als Sozialisten gesehen, auch außenpolitisch, die wollten das Bündnis mit der Sowjetunion, waren anti-westlich, anti vor allen Dingen Englisch und Französisch damals noch, also USA waren als Feindbild in den 20er Jahren noch nicht so präsent, das ist dann ein bisschen später gekommen. Aber wie gesagt, das betrifft jetzt nur den Nationalsozialismus als Bewegung. Also da hatte er durchaus eine antikapitalistische Stoßrichtung und Hitler selbst hatte ja ordentlich zu tun, dieses plebejische, kleinbürgerliche Element im Zaum zu halten. Er hat es ja dann auch mit Gewalt gelöst und mit Hilfe der SS 34 im sogenannten Röhmputsch. Und es war auch eine Bedingung für jene Teile des Großkapitals, die Hitler unterstützt haben. Es war vor allen Dingen das Ruhrkapital, also das schwer defizitäre Kapital der Schwerindustrie, während ja das sozusagen das erfolgreiche Kapital, also vor allen Dingen Chemie, IG Farben zum Beispiel, ein Name, der erst relativ spät dann mit Nationalsozialismus in Verbindung gebracht wird, damals noch nicht auf Seiten der Nazis waren, also das ist erst später gekommen. Also dann, Ende der 20er Jahre, frühen 30er Jahren war es vor allen Dingen das kaum auf den Export angewiesene große Kapital und Hitler hat immer wieder sozusagen dort auch bei Treffen, und die sind auch sehr gut dokumentiert, versprechen müssen, dass er das in den Griff kriegt, und er hat es ja auch bekanntlich auch gemacht. Also wenn man den Nationalsozialismus jetzt an der Macht anschaut, kann man sagen, ja klar, der Antikapitalismus der Nazis war nur Antisemitismus. Also zum Beispiel diese letzte Formulierung, wo es um das Verbot der Bodenspekulation, um die Enteignung von Großgrundbesitz geht. Also das Programm ist von 1920, wurde es ewig gültig. Und 1928 hat der Hitler selbst mit eigenhändiger Unterschrift eine Ergänzung eingefügt. Also ich war der Einzige, dem das erlaubt war. Und das zeigt dann schon ganz deutlich, sozusagen, um was es geht. Da heißt es, nämlich schon im Hinblick auf die preußischen Junker, die ja dann die NSDAP unterstützt haben, also den Großgrundbesitz, da hat er dann eingefügt in das Parteiprogramm, da die NSDAP auf dem Boden des Privateigentums steht, also doch, ergibt sich von selbst, dass der Passus unentgeltliche Enteignung nur auf die Schaffung gesetzlicher Möglichkeiten Bezug hat, Boden, der auf unrechtmäßige Weise erworben wurde oder nicht nach den Gesichtspunkten des Volkswohls verwaltet wird, wenn nötig, zu enteignen. Und der letzte Satz, und das ist dann der bezeichnete, dies richtet sich in erster Linie gegen die jüdischen Grundstücksspekulationsgesellschaften. Insofern kann man sagen, der Antikapitalismus der Nazis war nichts anderes wie Antisemitismus. Am deutlichsten wird es auch in dieser zentralen Forderung des Parteiprogramms die Brechung der Zinsknechtschaft, also die eben als jüdisch identifiziert wurde. Es gibt aber noch andere, heute im Rechtsextremismus, also neben der nationalsozialistischen Antwort auf die soziale Frage, andere Positionen. Die eine würde ich eigentlich als die sozialdemokratische bezeichnen. Es gibt Rechtsextreme, und Jörg Haider gehört dazu, die sich als die besseren Sozialdemokraten sehen, begreifen und auch verkaufen. Und ich glaube tatsächlich, dass sie recht haben. Also falls man Sozialdemokratie jetzt die österreichische hernimmt. Diese Antikapitalisten von rechts, also die sozialdemokratischen, reihen sich ein in eine Tradition des Staatssozialismus oder Staatskapitalismus, je nachdem, wie man drauf schaut. Seit LaSalle, also Ferdinand LaSalle, den habe ich vorher schon erwähnt, als sozusagen Gegenspieler von Marx. Ganz kurz, um das vielleicht auch verständlicher zu machen, diesen Unterschied. Was war die große Differenz zwischen Marx und LaSalle? Also für Marx war es ganz klar, die Befreiung sozusagen der Arbeiterinnenklasse kann nur das Werk der Arbeiterinnenklasse selbst sein. Also sozusagen die Arbeiterinnenklasse schließt sich zusammen, stürzt das System und setzt sich selbst in die Macht. Und überwindet auch den Staat, ganz ein wichtiges Moment bei Marx, also der halt abstirbt dann im Laufe der Entwicklung. LaSalle hat das Ganze von oben aus betrachtet. Er hat gesagt, sozusagen der Staat, den hat er ontologisiert, also geheiligt, mehr oder weniger zum Natürlichen, also das ist ewig geltend, also den hat er auch verherrlicht. Der Staat geht von oben quasi paternalistisch, also so bevormundet nach unten und eben, da haben wir dann schon die Reformen, über Reformen integriert, das Proletariat. Es gibt sowas wie einen Staatssozialismus, aber auf jeden Fall keine Bewegung von unten, kein Engagement, keine Umwälzung der Produktionsverhältnisse, sondern ja in gewisser Weise der Volksstaat, wie er dann in Ansätzen im Nationalsozialismus Wirklichkeit war. Also der Nationalsozialismus, man könnte dann diskutieren, aber ich würde den Nationalsozialismus jetzt ökonomisch als Staatskapitalismus bezeichnen. Also er war natürlich noch Kapitalismus, aber bestimmte Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus waren aufgehoben. Hängt auch mit der Kriegswirtschaft zusammen, hat es natürlich eine Dynamik gegeben, hin zu mehr Staatseinfluss, zu mehr Regulation, zum Beispiel was die Löhne betrifft und die Preise. Also es war auf jeden Fall alles anders wie eine freie Marktwirtschaft. Deswegen eben Staatskapitalismus, genauso wie nach 1945 dann in Form des Keynesianismus beziehungsweise dann die sozialdemokratischen Konzeptionen, wobei natürlich ein zentraler Unterschied ist. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass Nationalsozialismus und Sozialdemokratie oder sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat identisch ist. Da kommt natürlich schon noch der Terror dazu. Schon ein Unterschied ums Ganze natürlich. Aber jetzt rein sozusagen von der ökonomischen Sichtweise gibt es da durchaus Ähnlichkeiten. Also in der Tradition von LaSalle wollen heute auch Rechtsextreme wieder den starken Staat, der lenkend in die Wirtschaft eingreift und die Widersprüche im Kapitalismus, die eigentlich ja sein grundlegender Charakterzug sind, also der Kapitalismus besteht aus Widersprüchen, aber den will man ja nicht abschaffen, sondern man will nur verhindern, dass diese Widersprüche aufbrechen. Und das kann man entweder mit terroristischen Mitteln tun, so wie die Nazis, oder wie die Sozialdemokratie, sofern was da ist, mit Verteilung oder Umverteilung. Die FPÖ versucht sich als die bessere Sozialdemokratie darzustellen, auch die NPD, also einer der Cheftheoretiker der NPD, der Reinhold Oberlercher, der übrigens auch von der Linken kommt, wie sehr viele in Deutschland, also Horst Mahler ist der bekannteste, also ehemaliger RAF zunächst Anwalt und dann selbst auch inhaftiert wegen RAF-Mitgliedschaft, der heute eben ein Theoretiker der Neonazis ist, Reinhold Oberlehrer, Bernd Rabel und andere. Und der Oberlehrer schreibt zum Beispiel, die wirtschaftspolitische Programmatik der deutschen Nationaldemokratie enthält die wahre Sozialdemokratie. Und wie gesagt, wenn man Sozialdemokratie jetzt in Tradition von Lassalle versteht, nämlich eben dieser Obrigkeitsstaat, dieser Staatssozialismus, dann hat er nicht Unrecht. Es gibt dann neben dieser sozialdemokratischen Position der Rechten noch eine zweite, die würde ich als die nationalrevolutionäre oder nationalbolschewistische Position beschreiben. Die orientiert sich jetzt genau dort an diesem Strasser-Kurs, also an diesem unter Anführungszeichen linken Flügel der NSDAP. Wir haben es hier nicht mehr nur mit sozialer Demagogie zu tun, und auch die Feindschaft dieses nationalrevolutionären Flügels richtet sich nicht nur gegen das Finanzkapital oder die jüdische Zinsknechtschaft, sondern hier hat man wirklich die Verbindung von Nationalismus und Sozialismus wörtlich genommen. Also da gibt es tatsächlich Forderungen nach einer, natürlich auch nicht nach einer Überwindung des Kapitalismus, also sonst wäre es ja kein rechter Antikapitalismus, aber doch die Forderung eben nach Verstaatlichung, nach Ausbau der Sozialgesetzgebung und all das. Wobei natürlich, und das ist ein ganz zentraler Unterschied zu linken Positionen, nur die In-Group, also die Identischen, also die Inländer oder früher hat man gesagt, die Angehörigen der eigenen Rasse, also die sind die davon, von dieser sogenannten ordentlichen Beschäftigungspolitik profitieren. Was dieser rechte Antikapitalismus in welcher Form auch immer gemein hat, ist, dass entgegen der historischen Realität der Determination des Überbaus durch die Basis, also das meint einfach nichts anderes, dass sozusagen Überbau ist das Kultur, Politik, Recht, jetzt einmal auch stark verkürzt, Philosophie, also das sozusagen, die, ja, was wir reden, das Überbau in gewisser Weise, was wir da machen, und dann gibt es die Basis, die ökonomische Basis, also das sind die Entwicklung der Produktivkräfte, also sozusagen das Automatische, wobei es natürlich Rückkoppelungen gibt, aber jetzt ganz klassisch einmal formuliert, sagt man so im Marxismus, die Basis, die ökonomische Basis determiniert, also bestimmt den Überbau. Also darum kann es im Feudalismus einen anderen Überbau geben wie im Kapitalismus. Also Feudalismus war zum Beispiel, war die Religion wichtiger, Kapitalismus wird etwas anders wie dann der Glaube an die Gleichheit oder die Freiheit, zum Beispiel so ein Überbauphänomen. Engels hat dann in Ergänzung gegen diesen oder in Korrektur von diesem Ökonomismus, der sich auch schon in seiner Zeit breit gemacht hat, weil die Sozialdemokratie das zu wörtlich genommen hat. Die haben nämlich dann geglaubt, ja, dann brauchen wir überhaupt nichts mehr tun im Überbau. Sozusagen, wenn sich die Basis verändert, wenn sich die Produktivkräfte so revolutionieren, dann kommt die Revolution eh vorautomatisch. Das ist der sogenannte revolutionäre Attentismus, also das revolutionäre Warten auf die Revolution. Und da hat der Engels dann dagegen gesagt, na Leute, das ist falsch, es ist, die Basis determiniert den Überbau nur in letzter Instanz. Also es ist eine wichtige Einfügung vom Engels, also in letzter Instanz. Es gibt durchaus eine Unabhängigkeit des Überbauten gegenüber der Basis. Und es gibt auch Rückkoppelungen. Also es ist nicht immer nur so, dass nur die Basis jetzt die Ökonomie, nur die Ideologie bestimmt. Es geht auch wieder zurück. Aber wie gesagt, die Rechtsextremen leugnen das sowieso. Sie gehen in jeder Variation ganz idealistisch und voluntaristisch davon aus, dass es möglich ist, sowas wie ein Primat der Politik. Also dass man sozusagen von oben, vom Überbau, von der Politik die Basis bestimmen kann. Sie glauben, der Kapitalismus, und das tun eben auch Sozialdemokraten und andere, sei durch einen starken Staat bezähmbar. Der Antikapitalismus von Recht richtet sich nicht gegen den Kapitalismus als Produktionsweise, nicht gegen das Kapital als solches, sondern immer nur gegen den Missbrauch des Kapitals. Das ist auch ein beliebtes Wort in diesen antikapitalistischen Diskursen von rechts. Es heißt zum Beispiel bei der NPD, also wir bekämpfen den Kapitalismus als schrankenloser, durch keine sittlichen Verpflichtungen gegenüber Volk und Staat beschwerten Missbrauch des Kapitals. Also das Kapital kann einmal gut sein, aber es kann einmal schlecht sein. Das Kapital kann einmal missbraucht werden, aber es kann aber auch für gute Zwecke eingesetzt werden. Also das ist sozusagen der Kern dieses rechten Antikapitalismus. Das zentrale Feindbild hier ist eben ja der Jude, aber der kommt nicht immer so offen daher. Es gibt einen Code, der beliebteste Code ist der Internationalismus, also darum das internationale Finanzkapital. Im FPÖ-Parteiprogramm zum Beispiel gibt es diese Formulierung, die FPÖ schützt das österreichische Volk vor internationalen Spekulanten. Oder Jörg Haider hat in seinem Buch Die Freiheit, die ich meine, geschrieben, also einer meiner Lieblingssätze, multinationale Konzerne haben keine Heimat. Also das ist der Vorwurf an die Multis, sozusagen, das sind global, also diese Global Players. Also wenn es so ein Großkonzern auch gibt, aber wenn er Heimat hätte, im National wäre, dann wäre es das Problem. Ein wichtiger Punkt, aber da kann man jetzt sagen, aber es ist mir trotzdem wichtig, dass rechte Sozialismuskonzeptionen oder rechter Antikapitalismus immer antimaterialistisch sind. Das heißt, also sie halten nicht viel von ökonomischen Analysen und setzen daher auch nicht bei den Produktionsverhältnissen an, sondern eben erst Ebene darüber, aber das haben wir schon gehabt, nämlich auf der Ebene der Zirkulation. Und damit zusammenhängend ist auch ihr Antikapitalismus immer moralisch und kulturell motiviert. Und das ist mir auch so eine Gefahr der heutigen Antiglobalisierungsbewegung, die auch sehr oft moralisierend, kulturalistisch argumentiert und auch eben sehr bald immer mit diesem Missbrauch eben in so Begriffen wie Turbokapitalismus oder Casino-Kapitalismus ist ja dieser Vorwurf sozusagen eben nicht auf Kapitalismus gemünzt, sondern auf Turbo und auf Casino. Also das ist sozusagen das Schlimme dran und nicht der Kapitalismus. Informationen und Texte der Ökoli sind im Internet unter www.oekoli.cjb.net zu finden. Dort werden in Kürze auch die Radiosendungen der Ökoli Wien zum Download zur Verfügung stehen. Auch jetzt schon sind sie auf der Homepage von Kontext 21 www.kontextxxi.at zu hören. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse kontext21.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.